Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen, liebes Internet. Wir treffen uns hier heute zum ersten innereuropäischen Treffen der Piraten in Deutschland für die gemeinsame Netzpolitik. Ganz herzlich, unser Stargast des Abends ist Amelia Anderstotter, MDEP, regulär für die Piratpartiet, seitdem die Piratenpartei in Schweden, ich glaube, entsprechend 2,9% erreicht hatte, im Zuge der Umstellung der europäischen Verfahren als Gast heute Abend hier zu Gast in Amelias Raum. Wir sollen uns bitte daran gewöhnen, heute Abend sehr langsam und sehr deutlich zu sprechen, damit unsere freiwilligen Übersetzer möglichst schnell und möglichst genau alles übersetzen können. Dazu von den deutschen Abgeordneten oder möglichen, hoffentlich bald Abgeordneten, möchte ich ganz herzlich die Katha oder Katascha oder Katharina begrüßen aus Niedersachsen. Hallo. Dann sehe ich hier aus Berlin den Alexander Morlang. Nein, ich bin mit Halsschmerz im Bett und werde mich nur so nötig wie möglich an der Debatte beteiligen. Dann sehe ich hier aus dem Saarland, glaube ich, den Michael Hilberer, wenn ich das mit dem Hillecrane richtig sehe. Das siehst du richtig. Hallo und einen schönen Abend. Dann von den Leuten, die ich kenne, ziehe ich ihn gerade vor, ist das der nette Netnerd, obendrein als Nebengast noch der Tyler Durden. Das sind beziehungsweise einmal der Daniel Schwert und einmal der Nico Kern von den Piraten aus NRW. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und jetzt frage ich mich gerade, wo sich denn der Patrick versteckt, hinter welchem Nickname hier? Wahrscheinlich hinter PAB, würde ich mal vermuten. Hallo Patrick? Okay, offensichtlich scheint er gerade nicht so gesprächsbereit zu sein. Habe ich jemanden übersehen von den Anwesenden? Ich glaube eigentlich nicht. Und von daher würde ich jetzt ganz gerne innerhalb dieser offenen Runde sicherheitshalber mal an den Markus übergeben, denn ich musste gerade noch rasch den Rechner wechseln, weil mir mein normaler Rechner gerade irgendwie Ärger macht. Okay, ja, auch einen schönen guten Tag von mir. Ich würde noch kurz den Orga-Leuten danken, die das Ganze hier organisiert haben. Das ist Matthias, PR02, Steffen, Patrick, Bernd und ich habe auch ein bisschen was gemacht. Und würde dann jetzt an die Amelia abgeben, dass sie uns ein kurzes Intro gibt, was sie im EU-Parlament macht und was dort gerade ihre aktuellen netzpolitischen Themen sind. Bitte, Amelia. Is everyone hearing me okay now? I guess so. Okay. Hello, everybody. Welcome. Thank you for attending this meeting. My name is Amelia Anderstotter. I am a member of the European Parliament on behalf of the Swedish Pirate Party. I was elected in this capacity in 2009, but I have only been active in the European Parliament since December 2011 as a member with all of the duties and responsibilities that entails. I work primarily with industry issues and sometimes also with international trade. My primary focus areas are telecommunications regulations, various market regulations that facilitate the development of digital services or social platforms online, and of course, my main work areas are telecommunications regulation, the different types of laws that we need to have structures for digital services on the internet or social platforms, but I also work with intellectual property rights, so copyrights, patents, trademarks, and the effects that these rights can have on innovation policy or a creative climate for society debates. When I was first asked to speak in this meeting, I received questions about the Internet Governance Forum. I made a speech in Azerbaijan this year where I insinuated that the lack of political action on the known problems for the information society was being detrimental to the social development of our culture, but in the context, the translators are telling me I speak too fast. I will try to speak with shorter sentences. I apologize to the translators. The focus of my political work in the European Parliament is to consolidate the ideological understanding that communication is what builds societies. Because communication is the foundation of our communities, we also need a policy that creates the opportunities for communications to arise. I think it is systematic and it's problematic that our policymakers often want to push away the responsibility for how we enable communication on other actors. We will, for instance, say that we accept technological neutrality in infrastructure, even when we know that fiber optical cables enable best the type of communication that citizens of Europe most likely want. We also sometimes deliberately make technological choices that are bad for privacy, even though we know that European users want privacy. In a similar manner, we have set up an intellectual property rights system with copyrights and patents and recently also trademark law that creates barriers for people to communicate in the way they feel is most intuitive to them. So a web of regulations and laws at the European level, which consistently work against the communication we need to survive as a union, but also as a social group inside of that union. Now, to connect more to policy work that I actually do in the Parliament, one very important topic that I want to address with the German pirates at this time is the data protection regulation. I was informed before the meeting commenced that the German pirates are actively working on the data protection regulation. I had been informed earlier that that might not have been the case, but I'm very happy that this is so. In the European Parliament, we are moving into endgame discussions on data protection. And the industry is very successful in its lobbying, and many of the current proposals that are emerging would basically annihilate data protection at the European level. Therefore, it is very important for any citizen and any member of a pirate party in Europe to actively engage themselves in that discussion at this time. There is much information going around from lobbies in the European Parliament, and for us as deputies, it is not always easy to sort out what is correct and what is not. We hope that we will be able to do a more public campaign in Sweden with flyers and media visibility in the shape of debate articles or letters to the editor. And it would be very helpful if the German pirates were to join such an effort. I tabled 223 privacy-friendly amendments in the industry committee on Tuesday. My primary goal is to make it mandatory to collect consent for data processing so that all companies that deal with private data have to take good care that citizens know when what is happening with their data. For more information about my data protection activities, I would have to refer you to my blog, I guess, or official publications. Also, anyone is very welcome to get in touch with my office for specifics of that debate. But I think that this is, if one wants to have influence on that debate, this is a good time to have influence on that debate. And it would also be nice with cross-border collaboration on this issue, because we will need public pressure from many member states to make a significant difference at the European level. No, unfortunately not. I was waiting for the translators to catch their breath for a while. So another topic which will become urgent in the next few years at the European level is the copyright. Me and a few other insightful members of parliament transmitted a letter to the European Commission in the beginning of in the middle, I guess, of December, asking the Commission to seriously deal with the copyright problem online. This means not only asking industry how to make the Intellectual Property Rights Enforcement Directive more strong, but also looking at how copyright can become a legitimate law in the eyes of the public by making sure that it allows people to interact the way they want. The Commission, during their meeting, decided to go ahead with such a reform. Now, of course, at the European level, anything that happens slowly. So that the European Commission has given a green light now means that we can expect this process to continue over the next 5 to 10 years. But it is never too early to mobilize. We need to ensure that we follow this process the entire way. And already on the 30th of November, the Commission opened a consultation on the enforcement directive. At my office, we made a consultation answering guide, but unfortunately, the Commission has introduced some barriers for citizens to participate in the survey. We have instructions on how to get around them. We have instructions on how to reply, like how to procedurally get the survey link and which answers could be inserted. And they can be found at my webpage, which is ameliaandersdotter.eu. And I hope soon also in other places, because one of my assistants made very nice PDFs out of the consultation answering guide. It is important that many citizens participate because then we can follow up on the consultation responses afterwards, and it will be a foundation for any future legislative action engaged in by the Commission. More important than the enforcement directive, however, is the Information Society Directive from 2001. The Information Society Directive, so-called because it defines copyright laws for the information society, was made in 2001 and has not been evaluated by the Commission since. It is the implementation of the Information Society Directive that led to the Pirate Party in Sweden being formed in 2006. So we have, as a party in Sweden, a very strong historical connection to this directive, and it is about time that the Commission start working on how to get libraries the flexibilities they need, end users the flexibilities they need in copyright, teachers, blind people or visually impaired people need also to have a knowledge sharing framework that they can accept in their day-to-day lives. But we have a commissioner responsible for the internal market who believes that introducing flexibilities into a copyright system that makes it legitimate in the eyes of the people also makes that law weak. So my proposal to the German pirates before the election campaigns in 2014 is that we focus our common efforts on making sure that the next commissioner does not stick to the point that a legislative framework for copyright, which is legitimate in the eyes of the public, is weak. The Pirate Party should always back the position that a law is strong only when it is accepted by the public. So what I need from the German pirates in this is I would be very grateful for contact points in the German Pirate Party. And as I said, of course, anyone is willing to anyone can contact my office if they want to. And we do our best to reply to everyone who writes to us. But for day-to-day work and campaigns, we also need to be able to have some specific contact points. On the data protection regulation, which is upcoming, that would be urgent. On the copyright reform, I am happy to accept any ideas for how we can bring as much public light to this issue as possible. If anyone has any questions, they can address them to me either later during this conversation or in an email, for instance. But I think I will leave it with these two points, because otherwise I very easily get carried away with every detailed proposal that we're working with. And I think this might not be the best use of this evening's time. Thank you so much for your attention. And I wish you a good continuation of the debates. I will lurk around, of course. Ja, vielen Dank, Tirdis. Ich hoffe, du rennst jetzt nicht direkt weg. Ganz kurz in dem Zusammenhang, weil bei den genannten Punkten... Did everyone hear that? I was planning to stay around. Is that okay? Do I get translation? Oh, sorry. So you can hear me, but... no one translated? Excuse me? Nein, Grumpy, also sie kriegt es übersetzt. Und sie kann nicht auf Englisch, auf Deutsch nicht hören. Aber wenn du kurz mit ihr reden willst, dann kannst du auch in den Amelias-Raum gehen und auf Englisch mit ihr reden. Okay, Verzeihung. Ich wollte jetzt ganz einfach nur fragen, weil ihre letzte Frage war ja nach dem Motto, hat einer der Anwesenden hier sozusagen spontan für eine der möglichen, also wie soll ich sagen, nicht Lösungen, aber Hilfestellungen, die wir bieten können, einen konkreten Vorschlag? Ich frage jetzt mal vielleicht Patrick oder Alex oder... Wie gesagt, Daniel, Tyler, Hill Crane. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen, bitte? Amelia hatte ja gerade die Frage gestellt, mehr oder weniger, für die anstehende Europawahl oder beziehungsweise schon bis dahin für die Bereiche wie gegen iPred mit der großen Konsultation, wo sie ja das How-To ausgearbeitet hat. Wie können wir auf EU-Ebene gemeinsam den Schweden oder unseren schwedischen Piraten in Brüssel helfen. Okay, darf ich auf Englisch sprechen? Es wird ja, wenn du auf Englisch sprechen möchtest, dann geh bitte in einen Amelias-Raum. I need to answer how everyone can work together. Okay. Hi, sorry for not being available earlier due to technical problems. Hi, Amelia. It's great that we've got around to this discussion. Thanks for those points that you've made, very important points. As to the EU data protection regulation, I have of course seen your emails and requests, forwarded them to Jan Hemme, who is the pirate from Berlin who is dealing mainly with this regulation within our party, and he replied to me today that he will deal with it. You were asking for public support, criticizing Jan-Philipp Albrecht for his next position as a rapporteur, and indeed he's asked me to do so himself, and so I guess Jan will work on that, and I hope that that and also your amendments will be successful. I can also see the danger that watering down data protection in this directive may be very harmful. For example, there's a battle going on whether IP addresses are personal data, and it is important that they are considered to be, because otherwise all of our internet usage traffic logs could be logged and passed on without any restrictions. As to the second point, you mentioned liabilities. And that is a very important point. Also, in relation to clean IT, the EU, particularly, is trying to convince internet companies to voluntarily censor or filter the internet. And the EU directives aren't prohibiting that. And so I think we should work to improve them. However, I see the danger that they may not be improved, but quite the opposite, that the liability exemptions may be watered down. And so I agree that we should have a very close look at that. Can I come back on this? So the big dangers that we are seeing in the data protection regulation, in the opinion giving committees, is not so much that IP addresses would not be personal data, as that any compliance mechanisms, any possibilities for enforcement, are proposed to be removed from the regulation. Also, most types of privacy infringing profiling or collection is proposed to be undertaken without the consent of the user. So while Jan-Philipp Albrecht has been very clear that he is looking for an enforceable version of the 1995 directive, which is already in place, the European Parliament is trying to make the 95 directive considerably weaker. And because the on the clean IT, I think the particular project, which is clean IT, I would maybe not make it a focus of my campaign right now, but I think that clean IT is part of a structure of communication governance where politicians consistently say that communication is not their problem. It is not true. Communication and how we build our society and how we form our identities, how we interact with each other, is a highly political discussion. And it is time that our publicly elected representatives take control over that topic and that they decide where they want to go. Do we want Facebook to be the constitutional court that decides how we make public debate and how we don't make public debate? Or is that a right we reserve to ourselves as a community? Now, I very strongly believe that society needs to define its own communication spaces. And of course, that might well be a complicated political discussion to have, but it's highly necessary. On specific measures to improve things in the committees of the European Parliament, I would propose that pirates who come from the same regions as those parliamentarians from, say, the EPP group or the SD group, and that are in the opinion-giving committees of the Parliament, that they try to become visible in media so that we raise a public awareness in relation to those people so that their own voter base can question their positions. Does that make sense to people? Like kind of a semi-personally targeted thing, but still while encouraging as wide participation of as many people as possible. You can, for instance, publish guides on or with ideas for people on how to write to a newspaper or how to make, maybe not press releases, but letters to the editor, for instance, so that it become... you could publish guides or pointers to pirates in local constituencies on how they can make letters to the editor. I think it's the English term. It's essentially that page of a newspaper where the public can raise issues of concern to them. And the benefit of raising stuff in those pages is, of course, that they get raised. Anyone can do it. And also, it doesn't need to be very long or complicated, and it's basically the citizen interaction space of most local newspapers. Yes. Markus, bist du da? Verzeihung, ganz kurze Frage dazwischen. Haben nur ich gerade technische Probleme oder sind wir gerade alle so still? NetNerd, bist du da? Ich bin da und ich höre dich. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich war jetzt gerade ganz irritiert. Wie siehst du das denn dann in dem Zusammenhang gerade auch mit diesen Geschichten wie also der Data Retention, Verzeihung, der Vorratsdatenspeicherung und den gesamten Maßnahmen, die da sozusagen im Laufe der Zeit Zug um Zug dazukommen? Was meinst du jetzt genau? Das ist ja gerade der Punkt, weil es ist ja nicht nur ein einzelnes genaues, sondern es ist ja ein ganz großes, breites Paket, wenn man halt mal gerade schaut, was halt alles ist. Es ist ja nicht nur White IT, wir kennen ja die ganzen einzelnen Bereiche. Wie siehst du das in diesem Fall, wie wir da innereuropäisch noch besser vorankommen können, im Allgemeinen, dass wir die Position der Piraten auf der EU-Ebene sogar zusammen mit den Grünen, wie es Thierry das gerade so schön beschrieben hat, auch noch weiter ausbauen können? Das ist eine Herausforderung, weil man so viel ja gar nicht erfährt. Zunächst einmal, denke ich, müssen diese ganzen Dokumente, die sie da anspricht, die sind ja in der Regel nur sehr schwer zu lesen für Normalsterbliche. Die müssen sozusagen in leichte Sprache übersetzt werden und verteilt werden in den einzelnen Ländern, damit man überhaupt weiß, was der Beratungsstand ist, was da letztlich für Schmerzen auf uns zukommen. Weil ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, was da im Einzelnen diskutiert wird. Zumal, das kommt so von oben, das wird also da eigentlich diskutiert, ohne dass man da so einen einzelnen Einblick hat. Und es wird dann so eine alternativlose Situation geben, wenn man dann praktisch in den Landesgesetzgebungen die Sachen umsetzen muss. Insofern, ich denke, es ist wichtig, dass wir sehr früh halt vorwarnen, wie der Beratungsstand ist und da unseren Finger drauflegen. Und dann kann man durchaus, denke ich, mit den einzelnen Abgeordneten im Europäischen Parlament sprechen, also jetzt hier mit unseren deutschen Abgeordneten sprechen und die darauf aufmerksam machen. Ist ja so, das sind ja nicht nur die Grünen, sondern man kann ja mit allen Parteien, allen Abgeordneten darüber sprechen und sagen, wo man da seine persönlichen Schmerzen sieht. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne mal kurz den Alex fragen, falls er da ist. Ich frage mal ganz kurz gegen. Alex? Ja. Was denkst du denn sozusagen, Amelia sprach ja gerade auch an, wir haben ja nur noch Zeit bis zum 13.03.2013, sozusagen die Leute dazu aufzufordern, gemeinsam mit die iPRED-Geschichte noch mit auszufüllen. Sie hat da ja explizit auch das Manual erwähnt, das How-To sozusagen, was ihr Büro sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch bis dato geschrieben hat, auch mit den PDFs. Wie schaffen wir es, die ganzen Leute da mit reinzuholen? Und zwar die Bürger, nicht nur die Piraten, auch die Bürger. Ja, ich danke für die Frage und beantworte eine andere. Das Interessante an diesen Dokumenten ist, dass ich davon zum Teil auch einige gar nicht kenne. Und mich dann die Frage stelle, okay, wie kriegen wir den Informationsfluss verbessert? Nun hast du an dieser Stelle gerade einen Haufen von Abgeordneten in diesem Mumble und fragst sie, wie man den Bürger erreicht und wie man das den Multiplikator Partei verwendet. Und an der Stelle, sorry, ich bin immer noch halskrank kaputt. Ich denke, da haben wir eigentlich einige Gruppen, die sich ganz, ganz stark und ganz klar zu den Kernthemen der Piraten bekennen. Von denen habe ich da bisher leider noch nichts gehört. Und ich denke, diese Gruppen müssen wir aktivieren, damit die endlich mal aktiv werden. Das ist, mag man als Stichelei interpretieren, ist es auch. Auf der anderen Seite frage ich mich eher an meiner Position, wie kriegen wir die Kommunikation zwischen den Ausschüssen, die die Datenschutzthemen behandeln, also den Ausschussmitgliedern. Wir haben den IT-DAT und den Eurobund Medien als zwei Beispiele in Berlin und dem Büro von Amelia besser weil ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Menge gibt, wo man frühzeitig mit Subsidiaritätsrügen und ähnlichen Verfahren arbeiten kann. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass man im Gegensatz zu Dingen, die auf der Bundesebene kommen, wo immer noch klar ist, das kommt von dieser oder von jener Partei, bei Dingen, die von der europäischen Ebene kommen, in einem Landesparlament relativ einfach auch die Koalition mit ins Boot holen kann. Weil das kommt ja dann nicht mehr von der Koalition, sondern das kommt ja von Europa. Und da bekennen sich tatsächlich fraktionsübergreifend die Kollegen viel gerne dagegen, als das bei Sachen von der Bundesebene ist. Ich möchte kurz deine Rede etwas langsamer zu sprechen. Okay. Es ist schwierig zu übersetzen. Und if I understand, I can answer questions now. Yeah, of course. Amelia kann mal unterbrechen, wenn sie will. Okay, yes. So, the relationship between data retention and data protection. The Data Retention Directive from 2006 was going to have been evaluated by the Swedish Commissioner Cecilia Malmström a few years ago, but it's now postponed until 2015. And it's not really connected to the data protection regulation as a legislative discussion. I'm very critical of the Swedish commissioner. I think she's been acting weak on this point, and that she should have taken up the responsibility of evaluation that she was given as commissioner. But we are working with it continuously also. What you can do is raise the issue in your local constituencies. However, on the data protection regulation, the biggest problem that at least I see just now is that there is so much misinformation about what protecting personal data means for particularly businesses, and we have a very low level of ideological discussion. So I come back to this, the abdication of political responsibility for our common communication spaces, for the public places where we create communities. Politicians today are very good at pushing the responsibility for how these places develop onto, for instance, private actors. We envisage that the private actors will make all of the decisions about our identities, all of the decisions about our private data, all of the decisions about how we do public campaigning. Those of you who are familiar with the work CODIS Law by Lawrence Lessig might have a relation to the severity that maybe political responsibility needs to be exerted. But for some of the structures, like the data protection regulation, we need this realization now. If we want control over our society and our community and the... Yes, of course, sorry. We have more politicians trying to address the issue of what is good responsibility politically to exert on communication spaces. How do we make regulations that enable communication and that enable societies? But we don't have by far enough of them, and we lack the larger kind of society debates about this. So, and this is like, yeah, for the data protection regulation, it's also about how we see ourselves as a society. It's not only a set of articles in a document. It's about us putting down boundaries for how we want our society to work. And it's very important that all politicians who say that they are willing to abdicate such political responsibility that they were elected to deal with, are confronted with the fact that they're not assuming the responsibility that we want them to assume. That said, there was also a question about things being pushed too much from the top and the lack of transparency. This is a problem for everyone. Actually, the problem with the European institutions might be that they publish too many things. They publish too many documents. The machinery is actually not entirely intransparent, but it is very difficult to sort through all of the information. Also for us in the European Parliament, it is difficult. A normal unit at the European Commission will work on a legislative proposal for 2 or 3 years. A unit at the European Commission, a working group, will work on a proposal for 2 or 3 years before they make it public. In the European Parliament, often we have only maybe 6 months. We also have much fewer staff than the Commission, so it's difficult for us also to parse the information we receive. For some things, however, like data protection or how we set up, we are currently discussing electronic signatures in my committee in the European Parliament. And in these discussions, it makes more sense to put them at the European level than at the national level, because otherwise the fragmentation of the infrastructures we build in the various member states will end up becoming a threat to privacy and identity in themselves. We can also protect our personal data sometimes by more centralized structures that allow for data to be transmitted fewer times, because data in transit is always vulnerable. I will give 2 seconds to the translators. On the how-to for the IPRED consultation, it is published also in English in 2 versions. One of them is for citizens who do not have copyrights, because copyrights are granted automatically whenever you make any kind of text. It is unlikely that you are a citizen without copyrights, and therefore our preferred how-to is for citizens with copyrights. If you answer as a citizen with copyrights, also you get to answer more questions than if you're a citizen without copyrights. They can be found... if you are a citizen with copyrights, if you reply to the Commission as if you have copyrights, you will get to answer more questions than if you reply as if you are a citizen without copyrights. So you have more opportunities to express your point of view as a citizen with copyrights. But they can be found in English also at my blog. And if anyone wants to translate it into German, that would be incredibly welcome. I will try to spread information about the IPRED consultation at the Chaos Communication Congress in Hamburg. I know at the Chaos Communication Congress, you will also be able to listen to Jan Philipp Albrecht speak about the data protection regulation and his work there. So as far as Germany goes, my next target is to have consultation answering documents and ideas for the data protection regulation for the 27th of December. And because I think it was Alexander Morlang who raised the issue of IPRED, I also wanted to make the audacious request as to whether or not he could imagine himself volunteering as a contact point on the IPRED consultation, which will run up until the 30th of March next year. I see it as the first step of the... issue of educating people on IPRED. I was hoping that he could volunteer as a contact point for the German pirates on the IPRED consultation. Yes. Ich weiß nicht, ob er noch da ist oder ob er uns gerade zuhört. Wenn er gerade nicht da ist, dann würde ich sagen, wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich zum Thema Urheberrecht Gedanken gemacht hat. Und wir haben einen Beauftragten für Urheberrecht. Und ich würde sagen, dass wir dann diese Person auch mit Amelia in Verbindung setzen. Das ist mit der Bruno Kramm. Und ich habe ihn schon auf die iPad Umfrage hingewiesen und er meinte auch, dass er dort im Januar was machen möchte. Das heißt, ja, da können wir Kontakt herstellen mit Amelia, dass sie dann einen festen Ansprechpartner hat auf Seiten der Piratenpartei Deutschland. Ja, und grundsätzlich ist der Simon ganz gut, da er sowohl im Euro, also da im IT-DOT als auch im Eurobund Medien ist. Und damit sowohl mit der Medienpolitik als auch mit der Europapolitik als auch mit den klassischen Datenschutzthemen zu tun hat, werde einfach sein Büro bitten, mit Amelias Büro Kontakt aufzunehmen. Wenn ich ganz kurz darf, ich sehe hier im Raum ist ja auch von den NRW-Abgeordneten der Tyler Durden, der ja für den Bereich Europapolitik zuständig ist, beziehungsweise auch im Europaausschuss sitzt. Tyler, wie siehst du das? Was jetzt konkret? In dem Fall für Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Kontakt direkt zu Amelia aufzubauen, genau für diese Dinge, die sie gerade angesprochen hatte. Ja, immer gerne. Wir sind aktuell in einem anderen Zusammenhang, jetzt nicht was IPRED angeht, sondern die EU-Datenschutzverordnung Kontakt mit ihrem Kollegen Christian Engström und insofern spricht er überhaupt nichts gegen, sondern ist natürlich sehr gern gesehen da, was das andere Thema angeht, können wir auch gerne dann konkret mit Amelia zusammenarbeiten. Also dazu hätte ich auch noch was. Sehr gerne. Also ich meine, ich bin ja auch zuständig bei uns für Europa und Medienpolitik, das passt von daher gesehen ganz gut. Für uns ist ein großes Problem, dass wir eben die Dinge, die von europäischer Ebene kommen, immer erst relativ spät erhalten, auch auf Landesebene. Das heißt, was für uns super interessant wäre, ist, wenn wir da eine Vernetzung hinkriegen, dass wir die Themen, die aufkommen, nach Möglichkeit schon in dieser prälegislativen Phase kriegen, von Europa runter. Also auch von daher würde ich ganz gern auch über unseren Referenten da einen Kontakt zu Amelias Büro herstellen, dass wir einfach frühzeitig die Sachen schon kriegen. Dann ein anderer Punkt, was sie angesprochen hat. Faden verloren. Gib mir mal noch einen Moment. Was ich gut fand, ist dieses Kommunikationsraum gestalten als politischer Auftrag. Ich denke, das ist was, wo wir nochmal ran müssen und das auch nochmal so klar formulieren. Weil ich sehe uns da aktuell auch eher passiv in der Rolle, da kommt jetzt was Böses und dann sind wir dagegen. Aber wir definieren jetzt auch nicht gerade direkt aus, das Internet soll so und so sein, dass wir es auch politisch als Informations- und Kommunikationsraum nutzen können. Das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ah ja, jetzt fällt mir das andere noch ein. Wir hatten kurz vorhin mal die Überlegung, wie kommen wir denn ran an den Bürger? Der Bürger ist natürlich dran interessiert, was bedeutet denn jetzt so eine Richtlinie oder eine Verordnung von EU-Seite genau für mich? Also was ändert sich jetzt konkret an meiner Nutzung von Facebook, an meinem privaten Blog? Wie ändert sich die Nachrichtenlandschaft aufgrund von solchen Regulierungen? Und das ist das, was wir rüberbringen müssen. Weil die Leute interessiert natürlich weniger, ob das jetzt eine Deep Package Inspection ist oder was auch immer, sondern die Leute interessiert dann, oh, da kommen bestimmte Daten nicht mehr bei mir an. Das wäre so ein bisschen meine Kerbe, in die ich da schlagen würde. If I can respond on people's inability to react on regulations in the European Parliament or from the European institutions. So the reason is, of course, that any law will be relatively detailed because we have regulations that cover very specific topics. Now, it might be difficult for a citizen to see the difference between verifiable consent or explicit consent in a legislative text at a European level. But I think what we lack primarily is an ideological underpinning. We as a community already have relatively clear values for how we want our communication spaces to look. The internet is a public place. It is how we relate to the internet. Surveys with citizens in Europe consistently show that we value privacy and the maintaining of control over our data flows with ourselves. If we look at how people relate to copyrighted material, it is clear that the legislation is not in line with how people want to interact with copyrighted material. It is clear. So we need for that to reflect in the law. And the problem is that our politicians are unable to acknowledge that these are fundamental issues on how to construct communities. This is the problem. And I think also ordinary people would not really have a problem seeing that. The abdication of political responsibility for our common communication spaces is something I believe that any citizen could easily understand. And this is what we need to somehow project. It's not okay to abdicate political responsibility for how our societies are constructed. It's not okay, and it has to end. When the values of the citizens are clear in terms of how they want to interact, we need to make laws that enable communication in that way. Ja, ganz vielen Dank. Da gebe ich dir auch auf jeden Fall voll und ganz recht. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage in die gesamte Runde, auch an Tierdes parallel. Und zwar, inwieweit ist denn dann sozusagen die neue digitale Agenda für Europa, sozusagen Europa 2020? Piraten sagen ja immer gerne, sie denken langfristig. Inwiefern sind die 7 Punkte, die Nelly Kroes vorgestellt hat, jetzt für uns schon relevant? Welche Punkte können wir aufgreifen und als Kultur, als Piraten selber nach vorne bringen oder müssen sie eventuell verhindern? Wo sind denn diese 7 Punkte? Digital Agenda is a set of measurable goals that the Commission set up for itself. Like basically, they want the internet to be a nice thing where people and citizens of Europe can communicate, where businesses can thrive. They will build so and so many meters of new infrastructure. They will make these and these regulations to facilitate that. The problem is when the political process of making the laws that the digital agenda sets out is not guided by an ideological underpinning that communication is the defining quality of a community. We have a problem in the actual lawmaking. We need to have the entire ideological debate on communication technologies founded in that, the idea that communication is what builds our society. It needs to be open and in line with people's views. That, and if you don't have that guiding principle of lawmaking, actually, it doesn't matter how many laws you say you will create, you will anyway not get good legislation because it lacks society. Patrick, du hattest gerade auch eine Antwort begonnen und hast da netterweise kurz innegehalten. Ja, ich habe nochmal den Link gepostet zu diesen 7 Punkten, die vorgestellt worden sind. Und ich muss im Grunde bestätigen, das, was Amelia sagt, dass da überhaupt nicht in Richtung Freiheit gedacht wird bei diesen 7 Punkten, sondern eher in die gegenteilige Richtung geplant wird, Richtlinie zur Cybersicherheit. EU sollte das weltweit sicherste Online-Umfeld bieten. Also das geht mal gar nicht in unsere Richtung. Ich sehe das mehr so als eine Art Internet 1.0. Ne? Shopping soll möglich sein und ein Hinweis darauf, wie viel Leute online sein sollen, damit sie sicher shoppen können. Und das ist mir ein bisschen zu wenig Partizipation im eigentlichen Sinne, sondern das ist mehr, ja, das ist mehr so Fernsehen, der Fernsehgedanke, dass das Netz quasi als One-Way-Kanal dient, um eben Unternehmen zum Beispiel mit dem Bürger zu verbinden und so. Das ist mir also deutlich zu wenig gedacht. Sie haben zwar so ein paar Punkte, wo es um E-Government geht, da drin stehen, aber die anderen Sachen machen mir eher Sorgen, wenn ich da lese, sie wollen, es geht um die Sicherheit, das Urheberrecht muss gestärkt werden und so weiter. Das klingt mir alles nach ein bisschen sehr viel Angst. Gerne auch noch mehr Meinungen. Ich bin heute noch Moderator. Ja, es gibt anscheinend noch eine ganze Menge Leute, die halten das Internet für so eine Art amokgelaufenes BTX und das soll sich doch endlich wieder wie ein BTX verhalten, sprich klare Anbieter-Nutzerstrukturen, Abrechnungsstrukturen etc. Steckt natürlich auch eine klare Angst dahinter. Was die Angst angeht, die kann man natürlich nur nehmen, indem wir es selbst nutzen, auch für demokratische Prozesse nutzen und halt auch damit zeigen, ja, das ist nicht nur hier für die ausgeflippten Terroristen und was weiß ich alles, sondern es ist tatsächlich das Medium, das jetzt da ist. Es ist das demokratische Medium und das müssen wir immer mal wieder rüberbringen. Ich hätte noch eine Frage an Amelia. Our guest. Ja, es geht um Folgendes. Die EU legt ja immer so Forschungsrahmenprogramme auf. Das letzte ist das, mit dem das berüchtigte INDEC-Projekt gefördert worden ist. Und aus meiner Sicht, wir haben da auch was in Schleswig-Holstein im Wahlprogramm dazu drin, muss diese Forschungsförderung für Sicherheitsforschung grundlegend neu organisiert werden. Denn im Moment entscheiden über Fördermittel Gremien, in denen nur Sicherheitsbehörden und Industrie im Grunde und, glaube ich, einzelne Abgeordnete vertreten sind, nicht die Zivilgesellschaft. Und es wird auch keine Grundrechtsprüfung durchgeführt. So, jetzt ist das Rahmenprogramm bis 2020 aktuell, das nächste. Und die Frage an Amelia ist, ob sich da etwas bessert oder ob so etwas wie INDEC da wieder möglich wäre. Da geht es dann um Horizon 2020 und die Projekte dazu. Genau. Die Horizon 2020 Discussions in the Parliament were distressing in many ways. There is still money being allocated to more social aspects of communication technologies and how to make them work for citizens and how to build trust relationships. But I think essentially the problem we face is that many member states in times of economic crisis don't want to invest in common projects. And the research budget of the European Union has always been common projects. It's on how to make researchers from different countries interact on the topic of their choice. So what we've seen now is the Dutch government, the British government, and the Swedish government all launching national research packages before the Horizon 2020 discussions were finalized. And now they are probably proposing cuts in the research budget of the European Union. And not only are they proposing cuts, they are also proposing to include many more things in the research budget than were previously there. I was quite critical of the outcome on open access in the Horizon 2020. I followed it closely. And it seems to me with an anonymous research community in favor of open access and even industry largely favorable, the Parliament was almost more conservative and protective of information than industry. And that should be a clear sign that we as a Parliament have a problem with how we relate to communications and interactions. I think we need more focus on common projects that allow for all levels of society to interact. Maybe that was not detailed enough of an answer, but that would be my answer anyway. Vielleicht noch mal kurz eine Nachfrage. Wäre Indekt wieder möglich? Herr Müller? Gil, hat er das übersetzt? Die Gil war kurz Entschuldigung, raus. Bitte, die Frage noch mal stellen. Ich habe das Ende nicht gehört. Ja, meine Frage an Amelia ist noch mal kurz die Nachfrage. Wäre Indek nach dem neuen Rahmenprogramm wieder möglich, das zu fördern? That would not be a decision made by Parliament in any case. So I cannot reply. Wenn ich ganz kurz dazu was sagen dürfte, ausnahmsweise nicht als Moderator. Ja. In der französischen Presse ging heute eine Liste von 190 einzelnen Projekten rum, die sozusagen Anschlussprojekte von Gesamtindex sind innerhalb der EU-Ebene, unabhängig von den jeweiligen Ständen. Das fand ich schon sehr irritierend in diesem Zusammenhang. Ja, ich würde dazu noch mal ergänzen wollen, dass es aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, dass immer nur Indekt im Fokus steht, wenn es um diese EU-Forschungsprojekte geht im Bereich innere Sicherheit, die negative Folgen für unsere Privatsphäre haben. Da gibt es zahlreiche andere Projekte, die mindestens, sage ich mal, ungefähr das Datenschutzeingriffslevel von Indekt haben, beispielsweise ADEPT oder andere Projekte, die gezielt Forschung fördern, die sich beispielsweise damit auseinandersetzt, wie ich Menschenmassen unter Kontrolle halte, wie ich in Städten Mobilfunktelefone zuordnen kann, beispielsweise in Situationen wie Demonstrationen. Und das sind alles Sachen, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch. Ich freue mich natürlich, wenn durch Indekt allgemein dieser Themenbereich in den Fokus gerückt wird, aber ich würde davor warnen zu sagen, wenn Indek bei der nächsten Runde nicht dabei ist, dann wird alles gut werden, denn eigentlich reden wir hier von mindestens 100 Indekts und da werden auch in der nächsten Runde definitiv wieder welche dabei sein. Also da gibt es einzelne Abgeordnete, die zu dem Thema arbeiten. Es gab auch man konnte an der Konsultation teilnehmen und sich dafür aussprechen, nochmal gegenüber der EU-Kommission, dass man sich wünscht, dass mehr Geld in soziale Prävention oder Sozialforschung allgemein gesteckt wird. Ob das berücksichtigt wird, ist natürlich fraglich. Ich würde es bezweifeln. Vielen Dank, Katha. Ich hatte schon die große Sorge, du wärst heute gar nicht mehr hier, weil du freiwillig dich die ganze Zeit so stumm stellst. Markus, möchtest du die nächste Frage stellen? Genau, also der große Aufruf von Amelia war ja, dass wir dafür sorgen, dass die Konsultation von möglichst vielen Leuten beantwortet werden. Macht es denn jetzt Sinn, diese Fragen sozusagen, wie wir das früher gemacht haben, mit vielen Online-Umfragen sozusagen zu hijacken und möglichst viele Künstler, möglichst viele Bürger aufzurufen, diese Umfrage auszufüllen von der EU-Kommission? Oder sind diese Fragen, die ja recht einseitig gestellt worden sind, nicht doch nicht hilfreich, wenn man sie beantwortet? Also in kurz, ist es hilfreich, dass wir Ja, yes. So, on talking only about Indect, I think the problem if you target the research projects one by one is that it's like fighting chicken pox one pock at a time. Chicken pox is Windpocken in German, according to Wikipedia. The problem is more that we have an unsound ideological base for how to deal with building communities. This is the fundamental problem. We see communications as something that needs to be restricted rather than as something that enables us to be connected. So if one can address that, that would already be useful. On urging the public to respond to consultations, definitely yes. The consultations are open to the public to enable the public to express their views. It helps if somebody makes answering guides, because often the consultations are not made very accessible to somebody with little or no background knowledge, even though that citizen might well have an interest in the results of the, like, the consequences of the consultation. It is not always easy to grasp all of the subtleties in the questions asked. But then once you have your answering guides, if you make them, definitely ask people to contribute. This is what the consultations are there for, after all. Ja, ich glaube, ich würde zum Thema auch noch gerne kurz was anmerken. Und zwar, ich sehe diese ständigen Konsultationen, also ich begrüße sie zwar, dass die EU-Kommission überhaupt Interesse an der Meinung der Bürger hat. Allerdings sehe ich das auch ein bisschen kritisch in der Hinsicht, dass, wenn man sich mit Netzpolitik auseinandersetzt, man in jeder Woche mindestens 1-2 Konsultationen hat, die eventuell interessant sein könnten. So, dann sehe ich die, dann schicke ich die rum. Aber ich merke halt auch bei den Menschen in meinem sozialen Umfeld, die sich schon mehr mit Netzpolitik auseinandersetzen als, sage ich mal, der Durchschnitt, dass da die Bereitschaft nicht so hoch ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und ich denke, ein Problem ist wirklich bei diesen Fragen, dass es meistens komplexe Fragestellungen sind. Und ich habe auch schon erlebt, dass in einzelnen Befragungen wirklich Suggestivfragen waren. Also beispielsweise, als es um Netzneutralität ging, waren da so 1-2 Fragen, die für den, sage ich mal, unbedarften normalen Nutzer vielleicht, ja, also nach einer normalen Frage aussehen. Und dann haben Nichtregierungsorganisationen mal so einen Leitfaden erstellt. Was verbirgt sich hinter dieser Frage, wenn ich jetzt so ankreuze? Okay, das könnte ausgelegt werden, dass ich eigentlich Internetfilter ganz toll finde und möchte, dass vielleicht YouTube irgendwie gebremst wird bei meinem Anbieter. So, und das ist für den normalen Menschen nicht durchschaubar. Und das ist, finde ich, gefährlich, wenn solche Suggestivfragen möglich sind in solchen Programmen. Und außerdem ist es natürlich schwer, Leute zu animieren, da mitzumachen, wenn man nicht genau weiß, was hinterher dabei rumkommt. Ja? Also wenn ich nicht weiß, ob etwas in Ablage P landet, wenn es dem gewünschten Ergebnis der Kommission vielleicht nicht entspricht, dann ist natürlich die Bereitschaft, daran teilzunehmen, relativ gering, sage ich mal. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre, glaube ich, mehr öffentlicher Druck. Und ich höre mich gerade irgendwie selbst als Echo. Ja, ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem ist. Ist jetzt erledigt, Katja. Ah, okay, gut. Also ich wollte noch mal ergänzen, was wir eigentlich auch ein bisschen brauchen, ist ein europäisches Frühwarnsystem. EDRI ist so ein Frühwarnsystem. Das ist eine EU-Datenschutz-Dachverband, sage ich mal, wo sich unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen haben. Und die haben sich vorgenommen, immer so ein bisschen drauf zu gucken, was auf EU-Ebene gerade ansteht und dann auch überparteilich oder unparteilich Leute zu mobilisieren. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Politiker, egal in welchem Parlament, ob das jetzt Bundesebene, EU-Ebene oder auch Landesebene ist, weil da auch viel Mist macht. Can I interrupt immediately here? Ja, gerne. Okay, so I like the European Digital Rights a lot, EDRI, and they are generally a reliable source of information in Brussels. But when you start talking about pushing the responsibility of political decision-making onto civil society, you are also actually abdicating political responsibility. And the pirate parties, I believe at least, need to be a political party that stands up for the political responsibility of our common communication spaces. And if that forces us to develop expertise in fields of policy making, I would say that's not a bad idea if we are planning to get elected into parliaments. So without wanting to diminish the expertise of other groupings, I also think that as a political party, we need to be able to proudly assume that we can have sufficient expertise to give good ideological guidance in the communication spaces. Ja, also ich glaube, also ich gebe dir definitiv recht, dass wir als Piratenpartei natürlich im Bereich Netzpolitik und Datenschutz eine gewisse Kernkompetenz haben und damit auch selbstbewusst umgehen sollten. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass gerade in solchen Fragen es wichtig ist, auch Mehrheiten politisch zu mobilisieren. Und das kann aus meiner Sicht nur parteiübergreifend oder auch parteiunabhängig passieren, dass man als Partei natürlich versucht, das auch politisch zu pushen, aber gleichzeitig auch mit anderen Parteien zusammenarbeitet, sachorientiert in der richtigen Frage. Denn anders kriegt man aus meiner Sicht, glaube ich, auch nicht eine breite Masse der Bevölkerung dazu, sich für einzelne Themen zu engagieren. Also ACTA war ja da ein sehr schönes Beispiel, wo auch, sage ich mal, lokal in Deutschland in jeder Stadt ein anderes Bündnis auf die Straße gegangen ist. Manchmal waren die Piraten waren überall mit dabei, ja, aber es haben sich immer andere Gruppen angeschlossen. Und ich denke, das ist ein Beispiel, wie wir als Initialzünder auch andere Leute mitreißen können oder vor uns hertreiben können. Und Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen ist da, glaube ich, sehr produktiv. Entschuldigung, ganz kurz, Katha. Ein Ticken langsamer, bitte, sicherheitshalber, bitte. Ja, ich denke auch, dass wir realistisch sein müssen, was unsere Kapazitäten angeht und deswegen auf jeden Fall Unterstützung aus der Zivilgesellschaft gebrauchen können. Was die politische Arbeit in den Landtagsfraktionen angeht, könnte ich mir vorstellen, dass man sich das so aufteilt untereinander. Und bei EU-Projekten sich eine Fraktion vielleicht um ein Thema so kümmert. Berlin hat zum Beispiel mit der Datenschutzgrundverordnung angefangen, weil es, glaube ich, nicht sinnvoll und machbar ist, dass alle sich um dieselben Themen kümmern. There was one point on citizens not knowing what will happen if they answer to a consultation. The Commission is obliged to take all of the responses they get into account when they present the results of their consultation. And the benefit of us having representation in the European Parliament is that as long as you keep us in the European Parliament informed about when you have urged citizens to reply on which topic, and what the replies were, of course, in a language we understand. But my office parses German, so you can send us stuff also in German. Then when the consultation is closed and the responses published, we can do the follow-up. So we in the European Parliament also need this help from you at the local level to be able to hold the Commission accountable. It's impossible for us to keep track of all the consultation responses on our own, but with your help, we can create an entire value chain of accountability that I think also is very much lacking in the European Union at this time. Möchte jemand gerade den Faden in Bezug auf 2014, die nächsten anstehenden Europawahlen und Frühwarnsysteme und Kommunikation gerne weiterführen? Ja, ich kann vielleicht kurz unterstreichen, das, was der Patrick ausgeführt hat, dass wir hinsichtlich der Frühwarndokumente, der Subsidiaritätsverfahren auf der Länderebene, also auf der Regionalparlamentsebene, eine Aufgabenteilung hinkriegen sollten, weil wir das, also weil wir uns damit Doppelarbeit ersparen und das die einzige Möglichkeit ist, um halbwegs den Überblick zu behalten. Andererseits müssen wir uns aber auch klar darüber sein, dass das eine sehr späte Möglichkeit ist, um in den politischen Prozess einzugreifen. Und gerade wir als Piraten, als reine Oppositionsparteien, in der Regel dort kein wirklich effektives Mittel in der Hand haben, sodass sich auf jeden Fall auch anbietet, oder es erforderlich ist vielmehr, dass wir mit den Abgeordneten im Europaparlament noch enger zusammenarbeiten, um an den Informationsaustausch zu verbessern und dann noch andere Möglichkeiten von politischem Widerstand aufzubauen. Ich würde mich zumindest freuen, wenn wir es hinkriegen, gemeinsam Anträge einzubringen und gemeinsame Pressemitteilungen zu machen mit allen 5 Fraktionen, die wir gerade haben. Also gut, die Europa-Fraktion ist nicht unsere Fraktion, aber es wäre ja schon mal ein erster Schritt. Diese Kritik ist natürlich auch mit Sicherheit angekommen, passt jetzt nicht so richtig zum richtigen, zum heutigen Abend. In diesem Zusammenhang dann eher zurück zur EU-Geschichte. Sehe ich hier gerade mal ganz kurz über ein paar der Pet-Fragen, die hier so rumgeistern. Und in dem gleichen Zusammenhang, denn Amelia hatte ja schon ein paar Mal auf den Lobbyismus oder überhaupt den Lobbyismus angesprochen in Brüssel. Ich glaube, niemand von uns wirklich genau weiß, wie hart der Lobbyismus in Brüssel agiert. Nicht nur im Parlament, sondern auch überall eigentlich. Egal wo man ist. Tierdes, kannst du vielleicht uns hier kurz nahelegen, wie hart der Lobbyismus in Brüssel dich tagtäglich trifft? Heavy question on lobbies. I guess it depends on the issue. I've heard, for instance, that I am not very much lobbied on the data protection regulation because I am now seen as a lost case because I believe that for these very society-defining issues, we need also society ideals. And of course, lobbies at the end of the day represent individual industrial interests. So this is not really a society vision that they have. That said, I believe that most members of parliament are acutely aware that lobbies do represent single interests. So the problem is more in the, again, the lack of ideological conviction. If you don't see communication spaces like the internet as public places that the public has an interest in exercising controls and values over, then you feel happy abdicating responsibility for technological developments or market developments or political developments to other actors such as industry. If, however, you are of the strong belief that society needs its own accountability mechanisms for these systems because they concern all of us and our interactions, you would by definition have to be more critical towards the special interests that see you. Also, I think it's maybe sometimes a feedback loop problem. So, all parliamentarians, including me, at the end of the day, want to be loved. And in Brussels, because there are so many people around willing to appreciate you much if you help them out, while at the local level and a member state level, very often you're met with disinterest or a lack of public debate. And that kind of reinforces, I think, your That combined with the lack of ideological guidance just creates this situation where they become much more powerful than actually they need to be. I strongly believe also in setting up local positive feedback loops for representatives that have values that coincide with the values of society in political issues, and to kind of consciously work on that. Markus, möchtest du? Frage, ganz kurz. Ja, eine ganz kurze. Ist auch länger. Möglich... Was? Egal, auch länger, Verzeihung. Genau. Viele Konsultationen sind ja jetzt auch für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Wäre es dann nicht auch sinnvoll, die in den einzelnen Sprachen zu haben? Wie zum Beispiel jetzt die iPRED-Konsultation, die jetzt nur auf Englisch verfügbar ist? We can translate the answering guides, but the consultation itself, we haven't made any efforts to translate into different European languages at my office. But the Parliament has criticized the Commission for not making available their consultations in other languages than English. Already last week, there was a big press conference in Strasbourg where a deputy from I think, the Liberal group and one of the Baltic countries was very critical of the inaccessibility of consultations, given the important role that citizens could otherwise play. Das erinnert mich persönlich ganz kurz an das Gespräch, was wir in Brüssel hatten, als du, Tirdis, uns gebeten hattest, als Piraten in Deutschland, nach Möglichkeit alles das, was EU-Ebene betrifft, auch aus den Landtagen heraus ins Englische zu übersetzen. Würde dies das wirklich helfen? Wäre da eventuell Material dabei, wenn wir sagen, es betrifft EU-Ebene und das würden wir dann sozusagen ganz bewusst ins Englische übersetzen? Having lots of documents don't really help if you put the resources into translating them, because we have already too many things to read. So the biggest challenge for most people in the information age is how to limit their information intake. We need short bullet points, maybe, like a sufficient amount of information for us about a German Landtag would be, we will be discussing electronic signatures in the coming months, full stop, and that is it. If you put more detailed information in there, we will not have the time to register it at all. But as an example then, when Patrick Breyer wanted to criticize the law against anonymous SIM cards in Germany, he made a press release about that, which was transmitted to me, and that was helpful insofar as I could pass that on to other people, hopefully in my constituency also. So also for that kind of event where there could be a larger impact, like basically make a good preliminary reporting and not too much. Make a good preliminary sorting of the information that you transmit to the European level about your local actions, and keep it short. Okay, können wir noch Fragen aus dem Publikum zulassen? So wie ich jetzt ja gerade das Setup verstanden habe, müsste dann jemand, der eine Frage hat, die entweder ins Pad schreiben oder hier oben ins Podium hochkommen, weil ihr, glaube ich, aus dem Zuhörerraum nicht sprechen könnt. Vielleicht machen wir im Pad eine Rednerliste, dass wir dann das ein bisschen koordinieren können. Ein Teil der Fragen hatte ich ja ganz bewusst schon mit abgetrackert, aber genau aus diesem Grund. Solange niemand im Pad jetzt sich selber einträgt, weil wir gerade das Thema Lobbyismus hatten, wenn wir Amelia nochmal fragen dürfen, dann in diesem Fall ganz direkt. Wie bist du für ein Lobbyregister in Brüssel? Würde ein Lobbyregister helfen? Das heißt, wer hat wann mit wem wie Kontakt aufgenommen? So the current transparency register is made to be simple to sign up to. I think more rigorous registration requirements for the register would make it more difficult for civil society organizations to register because they often have limited time or manpower to dedicate to these things. Much easier than restricting the amount of lobbyists would be to ensure that the deputies have a sufficiently communication-friendly ideological base that they can view what the lobbies say with some amount of criticism. We need our publicly elected deputies to have the ideological conviction that communication spaces that behave in the way people want them to behave are relevant and important for society to have, because society does not exist if we cannot communicate. That will be easier probably to organize than to keep track of the lobbyists through registration. In the United States, they have very rigorous registration of lobbyists, but we all know that it's also a big problem with lobbies there, despite the rigorous registration requirements. So I don't think that the problem in the political process is in the lack of registration necessarily, but... Okay, also es gibt noch Fragen im Pad. Kurze Gegenfrage von mir. Wie gehen wir mit den englischsprachigen Fragen um? Vorschlag, die englischen Fragen würden wir an Amelia vorlesen. Bräuchte allerdings einen Link. Soll ich jetzt eine Frage vorlesen? Ich habe das nicht mitgekriegt, sorry. Und wenn ja, welche? Da ist einmal eine Frage auf Englisch aus dem Bereich der Ideologie. Thema Kannst Raten. Du mir die Zahlennummer sagen? Und dann 54. Okay, danke. Das Problem, was mir gerade auffällt, ist, während die Frage nun also auf Englisch Amelia vorgelesen wird, haben wir sie gar nicht auf Deutsch vorliegen. Identify all of these situations in which politicians abdicate political responsibility. In the data protection regulation, when we are leaving industry... Identify all of the situations where our publicly elected representatives abdicate the political responsibility of a given situation to, for instance, industry actors or other institutions. When are our publicly elected representatives willing to be accountable for the decisions that they make? The data protection regulation is a good example because we are abdicating the responsibility for the decisions of when data is collected, for what purpose the data is collected, and based on whose consent. The data protection regulation is a good example of abdication of political responsibility. In my committee, the Industry Committee of the European Parliament, we are saying that it will not be up to us as legislators to decide when data is collected, for what purpose it is collected, and based on whose consent the data is collected. We currently have a draft which proposes the non-responsibility of the legislator for all of those situations, and we need to call out especially our conservative colleagues on that, because I think it's not appropriate to outsource that amount of control to non-political actors, given the highly political nature of communication control and private data control that we have in our society. So essentially that, I don't think that we need, for instance, an ideological work. There's not like somebody needs to write a manifesto. But I do think we need to identify always the situations when other political actors aren't taking the responsibility that they have been elected to take. Okay, Grumpy, siehst du gerade noch was? Irgendwie sehe ich gerade nichts spontan. Ich blätter nochmal durch. EU-Reform weiß ich jetzt nicht. Ist die Piratenpartei wirklich für eine EU-Reform? Sozusagen das Parlament zum Machtzentrum auszubauen und die Kommission und den Rat als nachrangig einzuordnen nach dem Parlament? Das können wir eh nicht leisten, würde ich sagen. Verzeihung. Ich glaube, es gab oft diese Forderung, dem EU-Parlament Initiativrecht einzuräumen, also dass das EU-Parlament auch selber einen Gesetzesentwurf initiieren kann und nicht auf die Vorschläge der EU-Kommission warten muss. Aber das ist, glaube ich, ein generelles EU-Thema. Ich weiß nicht, ob das heute hierher passt. Außer Tier, das würde sagen, sie kann dazu jetzt sofort was sagen. Ansonsten kann sie wie jeder Pirat agieren und sagen, ich habe da keine Meinung zu. Okay, was I invited to speak, because I would like to do so. The European Parliament can be a center of power not only through initiative rights, but also through keeping the Commission accountable over time for what the Commission does. But the Parliament will likely have to rely on external expertise to keep continuity over several legislative cycles. So, exemplifying the IPRED consultation, for instance, if we initiate a campaign to help citizens make themselves heard in that consultation, it makes sense for us also to follow up on the results of that consultation at the European level afterwards and connect back to our previous campaigns on the topic to build up continuity in our own work and ensure that this continuity is also exerted towards the Commission. The Parliament has tools to exert that accountability, but is not always good at using them in the most adequate way. But that is, of course, an expertise that we as an institution or that the pirates as a delegation could build up. Well, so the institutional tools that the Parliament has to hold the Commission accountable, I think is something we should deploy as a strategy with the pirates to use in exactly that way, keeping the Commission accountable for their actions and their responses. And to do that in a structured way over time also. That will require MEPs to get along well with each other, so it's a bit of a challenge sometimes, but I think it is possible and certainly it would be very important for the European Union and for the citizens and for the democratic accountability that the pirates are able to develop that kind of working method. Ich würde dazu gerne noch ergänzen, dass sich nicht nur auf in Hinsicht Zusammenarbeit oder Verhältnis zwischen Parlament und Kommission in den letzten Jahren einiges verändert hat, um das Demokratiedefizit zu minimieren, das definitiv besteht, sondern auch im Bereich der Mitbestimmungsrechte der Bürger sich einiges getan hat, aber da auch immer noch ein langer Weg bevorsteht, bis man damit aus meiner Sicht zufrieden sein kann. Wir haben seit neuestem die Möglichkeit, eine EU-Bürgerinitiative zu machen, wenn wir das wünschen. Das kann man als Partei, als Einzelperson oder als Organisation machen. Man braucht nur aus mindestens 7 Ländern Unterstützer. Und wenn man dann 1 Million Unterschriften sammelt, das kann man zum Teil auch online machen, dann kann man die Kommission dazu zwingen, auf diesem Weg sich mit einer Frage auseinanderzusetzen. Wir als Piraten setzen uns ja auch für mehr Mitbestimmungsrechte sowohl auf kommunaler, Landes- als auch Bundesebene ein und fordern mehr direkte Demokratie in Form von Bürger- und Volksentscheiden In dieser Hinsicht ist es natürlich gut, dass es diese Mitbestimmungsmöglichkeit gibt, aber das ist wieder ein Beispiel, also sage ich mal, wenn ich die Kommission nur dazu bewegen kann, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, ist aber nicht wirklich weiß, was da passiert, ist da auf jeden Fall, denke ich, auch für die Piraten nochmal viel Potenzial, da mehr Verbindlichkeit für solche Bürgerinitiativen einzufordern. Denn man muss sich ja auch vor Augen halten, dass 1 Million Unterschriften für eine Frage nicht mal ebenso gesammelt sind. Das heißt, eine Organisation oder eine Partei, die das auf sich nimmt, möchte natürlich auch, dass hinterher etwas dabei rumkommt und dass ja da eine verbindliche Entscheidung am Ende steht. Und ich glaube, das wäre etwas, was wir als Piraten auf europäischer Ebene definitiv in Angriff nehmen können. Dazu vielleicht direkt noch eine Frage an Amelia. Wir diskutieren gerade, ob es Sinn macht, eine Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung zu machen auf dem Weg, wie das Katar dargestellt hat. Und wie siehst du, Amelia, die Möglichkeiten außerhalb Deutschlands, die erforderlichen Unterschriften zusammenzubekommen? Wie stark polarisiert Vorratsdatenspeicherung jetzt zum Beispiel bei euch in Schweden? I haven't seen any public discussions about data retention in Sweden for a good long while. It is a much more present issue in the German public debate than in many other European countries. Also, I would like to kind of add that I think the European Citizens Initiative is probably not an appropriate tool for a political party to deploy. I think it was like political parties make values for society to guide the policy of that society through continuous public debate and election campaigns. And therefore, I think the Citizens Initiative was more launched as a tool for civil society, maybe. And I think it would be kind of relevant to keep that in mind before one launches a citizens initiative. Ja, danke für die Einschätzung, Amelia. Es ist in der Tat so, dass in Kreisen der Zivilgesellschaft überlegt wird, eine solche Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung zu starten, nicht als Partei. Das sehe ich genauso, dass das nicht sinnvoll wäre. Natürlich kann man es unterstützen als Partei. Wir hatten hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine Volksinitiative für mehr Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene, die wir als Piratenpartei auch unterstützt haben und hat auch funktioniert. It's certainly not bad for a political party to make positions on initiatives from the outside. But I think one of the most important lessons that I have learned in Brussels is always in every situation see who can do what and who is able to and who is not able to perform a certain action and then use these action spaces as efficiently as possible. So what is appropriate for a political party to do? Kind of like weeding out there, like never ask somebody to do what they cannot do, but similarly also engage in activities which are appropriate for you to engage in. Darf ich da noch meine Frage aus dem Pad anschließen? Ja, mach. Amelia, yes. Die EU will ja endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten. Kannst du uns da noch ein Update über den aktuellen Stand geben? Und wie stehst du zu der Forderung, EU-Bürgern das Recht zu geben, direkt gegen grundrechtsverletzende Richtlinien Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof zu erheben? Bei uns heißt das Verfassungsbeschwerde. I'm not sure I understood that question. Human Rights Initiative? I don't know anything about this, I'm afraid. And the Constitutional Court at the European level, that would be the European Court of Human Rights in Luxembourg, which is not connected to the European Union. But I think we are formally bound by their decisions now that we have the Charter of Fundamental Rights in the Framework Treaty. Also, the European Court of Justice has started making judgments more based on the Charter of Fundamental Rights for the European Union also. Darf ich meine Frage nochmal auf Englisch versuchen? Ja, du müsstest dann aber in den Raum von Media gehen. Und bitte entsprechend langsam. Okay. Wiederholung. Ganz yeah. Langsam. The question is, can you give us a brief update on the process of the EU becoming a member to the European Convention on Human Rights? And would you be in favor of introducing a right to complain directly against EU directives that infringe human rights? For example, the Data Retention Directive cannot be attacked directly in the European Court of Justice, but we have to go through all sorts of other procedures. For example, in Ireland, sue the Irish government, or in Austria, the Austrian Constitutional Court has had to make a referral. And would you be in favor of opening up a direct complaint procedure? Insofar as that is possible, yes. And if it is not possible, I would be in favor of introducing such an option. But that said, if that requires a large change of the framework agreements, that could, of course, be difficult to achieve. But essentially, yes, I think it is good if we could challenge European directives on the basis of human rights, and if that possibility were introduced. Danke. Okay, Grumpy, ich glaube, dann haben wir es jetzt auch mit fast 2 Stunden auch schon recht lange durchgehalten. Dann würden wir Amelia, glaube ich, einen herzlichen Dank aussprechen, dass sie hier war, und die Fragerunde dann hier schließen. Und wenn noch Interesse besteht, dass man sich vielleicht nochmal zu deutschen Themen unterhält, wie Staatstrojaner oder Funkzellenabfrage, dass vielleicht das im Anschluss noch mit den MDLs gemacht werden kann. Finde ich auf jeden Fall eine wunderbare Idee, und ich traue mich jetzt gar nicht, kurz noch einmal in Amelias Raum zu gehen, um zu sagen, vielen, vielen lieben Dank auf Schwedisch. Dann mach das doch. Mistress Tirdes. Tack så du har. Tack, tack. Wenn keiner was sagt, nutze ich die Gelegenheit. Der Übersetzungsdienst wurde von Dichter aka Gregory, von Tokio aka Mariana, von Witzeli aka Maren und von meiner Wenigkeit durchgeführt. Ich bedanke mich bei dem Team. Das wurde umgesetzt innerhalb von 48 Stunden und dafür, ich glaube, haben wir es ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, dass die Leute im deutschen Raum das genossen haben, und schönen Abend noch. Das wäre sozusagen wahrscheinlich der nächste Satz gewesen. In dem Zusammenhang ebenfalls von meiner Seite auch noch einmal Dank an alle bisher Beteiligten. Ich hoffe, alle bleiben da, und auch vor allen Dingen an die freiwillige Macht der Übersetzer, zwischendurch auch mal sagen zu können, einer EU-Abgeordneten gegenüber, bitte mal kurz innehalten, ich muss noch mal gerade nachfragen. Finde ich traumhaft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Format, auch von meiner Seite ganz toll. Ich finde, wir sollten das wiederholen. Du kannst auch gerne noch hier bleiben. Mache ich auch. Dankeschön, everybody. Wonderful, just wonderful. Vielen, vielen lieben Dank, Tirdes. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.